Stimmen dem Muezzin, mitten im Herzen von Berlin. Mercedes, Jaguar und BMW parken vor der neuen Moschee. Von deutschen Steuern finanziert, das ist der Beweis. Multikulti funktioniert. Multikulti funktioniert. Multikulti funktioniert. Multikulti funktioniert. Multikulti funktioniert. Geste gibt's ein Geschenk, ein neues köstliches Hüftgelenk. Spendiert großzügig Kiaoka, dem Urgroßenkel aus Ankara. Von deutschen Beiträgen finanziert, das ist der Beweis. Multikulti funktioniert. Multikulti funktioniert. Multikulti funktioniert. Multikulti funktioniert. Multikulti funktioniert. Taschendiebe, Islamisten, Totschläger, Dealer, Terroristen ignorieren zuweilen die Gesetze. Das sichert deutschen Bullen die Arbeitsplätze, von deutschen Steuern finanziert, das ist der Beweis. Multikulti funktioniert. Multikulti funktioniert. Multikulti funktioniert. Multikulti funktioniert. Multikulti funktioniert. Ja, ich hab Messer. Es ist ganz normal, das hat jetzt vergeben. Dabei, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel hier. Nee, nicht nur er, ja, nee. Ich hab auch ein Messer, aber naja. In einigen Klassen sind bis zu 50% der Schüler nicht beschulbar. Ein Teil der Schüler bringt seine Bandenkriminalität und entsprechende Konflikte mit in die Schule. Wir fühlen uns von Politik und Justiz alleingelassen. Ey, wie fühlt ihr euch denn integriert in Deutschland? Und die fast einzigen zwei Jungs mit blonden Haaren stehen irgendwo in der Ecke und versuchen nicht aufzufallen. Schon der Gang über den Schulhof führt für Dennis und Johnny zum Problem. Ist komisch, denn im eigenen Land ohne Polizei nicht laufen zu können. Multikulti funktioniert. Multikulti funktioniert. Multikulti funktioniert. Multikulti funktioniert. Multikulti funktioniert. Multikulti funktioniert.